like a fire in your chest, eating up your heart, see. You really need the chance, me, like an island you are near to me. We are living in a sea. Nobody can say. Gonna take us, gonna take us. Way too much of me. We will never cross the sea. We'll be right back. Thank you.

shine mighty bright. Tore through my open door while I heard a thundering roar. Something that exploded down there. So I'd been in confused fear. But I've been full of a blood red chime. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken. Der wird zur Pflanze, wenn er will, zum Tier, zum Narr, zum Weisen. Und kann in einer Stunde durchs ganze Weltall reisen. Der weiß, dass er nichts weiß, wie alle anderen auch nichts wissen. Nur weiß er, was die anderen und auch er noch lernen müssen. Wer in sich fremde Ufer spürt und Mut hat, sich zu recken, der wird allmählich ungestört von Furcht sich selbst entdecken. Abwärts zu den Gipfeln seiner selbst blickt er hinauf. Den Kampf mit seiner Unterwelt nimmt er gelassen auf. We'll be right back. Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken. Wer mit sich selbst im Frieden lebt, der wird genauso sterben und ist selbst dann lebendiger als alle seine Erben. Pervaded with irony, hunger, and corruption. The Eastern world and the Africans too are going to repeat the history of our wars. And our industry supplied them with arms. Everybody knows, but apparently nobody can do anything against it. For our society is on the make. Sometimes I try to draw up a list. I try to find out what death has done. I thought of honorable murderers, you know, like yours and my rebel rousers. At any time, everywhere in the whole world.

wenn sie auf Rollband 14 wächst. Halt dich fest! Durch einen immergrünen Kunststoffwald. Etwas kalt! Automaten dispergieren ihnen Tannenduft. Untermalt von elektronischer Musik. Und so trifft man sich dann auf Essplatz Nummer 10, wo schon über 80 Mann vor den Speisomaten stehen. Kraftsessen genießt man nun Picknick-Supermischung 15X. Begleitet vom Rausch von der Keimvernichtungsanlage, die ständig alle Keime im Keim erschreckt.